ein Problem, ein anales Problem. Du standest früh und musstest auf Arbeit gehen. Du nahmst früh noch deine Medizin. Doch als du auf Arbeit warst, hast du was gespürt. Es war ein Drücken aus der tiefsten Magengegend und der Druck wurde unermüdlich schwer. Du ranntest auf die Toilette, doch die Zeichen standen rot. Du hast ein Problem. Ein anales Problem. Ein anales Problem. Es war zu spät und die Brühe lief hinaus. Deine weiße Hose, tja, die sah aus. Und erst der Gestank, bitte evakuiert das Haus. Du musstest heim, weil der Chef, der war empört. Kann nichts dafür, die Verdauung war gestört. Und alle Mitarbeiter im Betrieb stimmten mit ein. Du hast ein Problem. Ein Anna.